Als Abschluss für diesen Abend. Ich mag dir einfach so sehr Danke sagen für diesen Abend, Herr. Vater, dass wir es erleben durften, in deiner Nähe zu sein und einfach so auf deinen Schoß zu sitzen und sich wohl zu fühlen, Herr.